Am 9. Mai wurden die Weißenheim Grund- und die Weißenheim Oberschule Sinizu eingeweiht. Daran nahmen teil Zong Kyung-il, Vorsitzender des Volkskomitees vom Bezirk Nordpyongan, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Lehrer und Waisenkinder der Schulen, die Bauarbeiter und die Werktätigen in der Stadt Sinizu.